Es gibt keinen Neuschnee. Wenn du aufwärts gehst und dich hoch aufatmend umsiehst, was du doch für ein Kerl bist, der solche Höhen erklimmen kann, du ganz allein, dann entdeckst du immer Spuren im Schnee. Es ist schon einer vor dir da gewesen. Glaube an Gott, verzweifle an ihm, verwirf alle Philosophie, lass dir vom Arzt einen Magenkrebs ansagen und wisse, es sind nur noch 4 Jahre, dann ist es aus. Glaub an eine Frau, verzweifle an ihr, führe ein Leben mit 2 Frauen, stürze dich in die Welt, zieh dich von ihr zurück. Und alle diese Lebensgefühle hat schon einer vor dir gehabt. So hat schon einer geglaubt, gezweifelt, gelacht, geweint und sich nachdenklich in der Nase gebohrt. Genau so. Es ist immer schon einer da gewesen. Das ändert nichts, ich weiß, du erlebst es ja zum ersten Mal. Für dich ist es Neuschnee, der da liegt. Es ist aber keiner. Und diese Entdeckung ist zuerst sehr schmerzlich. In Polen lebte einmal ein armer Jude, der hatte kein Geld zu studieren, aber die Mathematik brannte ihm im Gehirn. Er las, was er bekommen konnte, die paar spärlichen Bücher, und er studierte und dachte für sich weiter. Und er erfand eines Tages etwas, entdeckte es, ein ganz neues System, und er fühlte, ich habe etwas gefunden. Und als er seine kleine Stadt verließ und in die Welt hinauskam, da sah er neue Bücher. Und das, was er für sich entdeckt hatte, das gab es bereits. Es war die Differentialrechnung. Und da starb er. Die Leute sagen, an der Schwindsucht. Aber er ist nicht an der Schwindsucht gestorben. Am merkwürdigsten ist das in der Einsamkeit. Dass die Leute im Getümmel ihre Standarderlebnisse haben, das willst du ja gern glauben. Aber wenn man so allein ist wie du, wenn man so meditiert, so den Tod einkalkuliert, sich so zurückzieht und so versucht, nach vorn zu sehen, dann sollte man meinen, wäre man auf Höhen, die noch keines Menschenfuß je betreten hat. Und immer sind da Spuren und immer ist einer da gewesen und immer ist einer noch höher geklettert, als du es je gekonnt hast. Noch viel höher. Das darf dich nicht entmutigen. Klettere, steige, steige. Aber es gibt keine Spitze. Und es gibt keinen Neuschnee.